Und damit herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe von Dropkick Drama Nummer 61. Ja, wir haben heute wieder was Besonderes. Denn wir haben zum einen Thomas in der Leitung, das ist nicht das Besondere. Doch. Nein. Das Besondere ist, dass wir heute nicht über das Wrestling sprechen, sondern nur über UFC. Das stimmt ja nicht. Ultimate Fighting Championship. Nein, das werden wir nicht machen, denn so weit bin ich ja noch nicht. So, es gibt noch eine News, die wir unbedingt... Ja, dann beginne mal mit der News. Dann haben wir die vom Tisch. Und zwar ist ja gestern was ganz Trauriges in Japan passiert. Ach ja, ja, das hatte ich auch gelesen. Wie heißt denn? Ich kann mir diesen Namen ja nicht merken. Bei diesem Backdrop ist er wohl direkt im Ring gestorben. Und zwar, ja, das ist ein ganz bekannter Wrestler. Der Name schreibt sich Misawa und die Amerikaner sprechen den immer Misawa aus. Mhm. Richtig ist oder nicht, weiß ich nicht. Der war in den 90er Jahren, war das ein ganz bekannter Wrestling-Star. Der wurde zum Beispiel bei David Meltzer verglichen mit, dass man, wenn man den größten Wrestling-Star weltweit aus den 90ern bestimmen würde, dann müsste man sich entscheiden quasi zwischen Bret Hart, Stone Cold Steve Austin und Misawa. Wobei der Misawa wohl also deutlich mehr wirklich technisch gute Matches, also wirklich so 5-Sterne-Matches hatte. Hatte Bret Hart ja auch, Stone Cold Steve Austin nicht so. Aber der Misawa war in den 90ern also ein Riesenstar. Der war jetzt, glaube ich, 46 Jahre alt und wäre nächste Woche 47 Jahre alt geworden. Hat aber im Gegensatz zu Steve Austin und Bret Hart halt immer noch gewrestelt und war gleichzeitig auch der Chef von dieser einen japanischen Wrestling-Firma Noah. Mhm. Die hatten sowieso jetzt ein bisschen Schwierigkeiten, weil die ihren Fernsehvertrag verloren haben. Und jetzt ist dann auch noch bei einem Kampf quasi bei einem Back-Suplex war das, glaube ich. Oder war es ein Backdrop? Ich weiß ja, es gibt verschiedene. Es gibt einmal Backsuplex. Meistens wird vom Backdrop geredet. Es gibt auch, dass mal Dropkick wird erwähnt, aber meistens... Ja, also das war auf jeden Fall so ein Backmove. Ich glaube, das war ein Backsuplex. Und die machen das in Japan relativ häufig bei dem Move, dass das dann so aussieht, als wenn die fast so auf ihrem Kopf landen. Mhm. War auch in dem Fall der Fall, aber das war nicht jetzt außergewöhnlich. Diesen Move hat er im Prinzip auch schon etliche Male so gemacht und irgendwo habe ich gelesen, so auf einer Gefährlichkeitsstufe von 1 bis 10, wo 10 das Gefährlichste wäre, wäre das so 7, also gar nicht so besonders schlimm. Und dann ist er wohl nach dem Move aber sofort bewusstlos geworden. Da haben sie versucht, irgendwie Wiederbelebungsversuche und alles im Ring noch direkt vorzunehmen. Und er soll aber dann angeblich wohl einen Herzanfall gehabt haben im Ring. Und dann gibt es verschiedene Berichte. Also es heißt, teilweise heißt es, er wäre dann noch im Ring gestorben. Teilweise heißt es aber auch jetzt in dem Krankenhaus, dass er dann im Krankenhaus gestorben ist. Gibt aber auch die Gerüchte, dass die Firma das quasi so hinstellen möchte, dass er im Krankenhaus gestorben ist, damit die ganzen Leute, die da in der Halle waren, nicht dann für ihr Leben vom Wrestling einen Schock haben, weil sie dachten, sie hätten da direkt jemanden sterben sehen. Also das ist ziemlich übel. Und das wird in Japan war das sogar so, dass sie die Zeitungen, die dann gedruckt wurden, den Druck der Zeitungen gestoppt haben, weil das auf die Titelseite oder zumindest im Sportteil auf die Titelseite dann noch nachträglich gedruckt werden musste. Also in Japan ist das eine ganz, ganz große Geschichte und die wird wahrscheinlich auch ziemliche Auswirkungen mindestens in Japan auf das Wrestling haben. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass der Vince McMahon da auch irgendwelche Sachen vielleicht macht, dass er da irgendwelche Meetings einberuft mit seinen Wrestlern und denen sagt, bestimmte Moves oder so besonders vorsichtig sein, dass sowas nicht auch passiert. Als ich das gelesen habe, hatte ich auch erst gedacht an diesen Move, den der Ken Kennedy da gegen Randy Orton gezeigt hat. Den ich bis heute nicht gesehen habe, aber egal. Oder ja auch sehr unvorsichtig war. Ja, insgesamt das, ist das natürlich nicht schön. Traurig. Auch fürs... Wollen wir mal gucken, wie das weitergeht. Das wäre nicht gut fürs Wrestling, wenn das jetzt zum Beispiel dazu führen würde, dass die Firma tatsächlich, weil die ja vorher ihre Fernsehrechte verloren haben, jetzt dann ganz pleite geht und aufgeben muss, weil da kommen ja ab und zu dann auch mal gute Talente her. Ja, mal abgesehen von Fernsehrechten ist das natürlich auch für den Menschen nicht so schön und für die Familie deshalb mein großes Beileid. Nun gut, ich glaube, das reicht an Wrestling heute. Ja, Thomas, du warst mit einem Arbeitskollegen live in... Du wolltest dann über die Raw-Sendung am Montag gar nichts berichten. Ich habe über Raw und ECW einen Blogartikel geschrieben, der meiner Meinung nach beide sehr ausführlich war und ich denke, das reicht. Ich meinte das, was zu dem, was morgen kommt. Da werde ich jetzt erstmal nichts zu sagen. Jetzt reden wir erstmal über UFC, das ist wichtiger. Morgen ein 3-Stunden-Raw. Ja, ich weiß, das ist schon klar, das finde ich nun nicht so toll, aber egal. Lauter Titelkämpfen. Ja. So, ja, Thomas. Und später gibt es dann irgendwie ein Pay-Per-View schon wieder, wo dann wahrscheinlich auch lauter Titelkämpfe sind, die man eine Woche vorher, ohne zu bezahlen, im Fernsehen sehen kann. Ja, Thomas, du warst am 13. Und dann gibt es ja noch die Meldung, dann soll es demnächst noch ein Raw geben, was im amerikanischen... Am 22. Juni übrigens, da 2 Stunden ohne Werbung, ja, am 22. Juni das Ganze, das ist auch ganz schrecklich. Das ist auch Blödsinn, aber gut. So, fertig, ja. So, Thomas, du warst am 13., also gestern, zusammen mit deinem Arbeitskollegen in Köln und hast dir UFC 99 The Comeback, Rich Franklin vs. Wanderlei Silver live angeguckt. Genau. Ja, vor dem eigentlichen Event, was dann wir so... Da gab es insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Insgesamt gab es da 12 Kämpfe. Ja, Thomas, vor dem eigentlichen Event gab es ja noch 6 so Dark Matches, sagen wir mal, für die Halle. Ja. Die ja, erstmal auch. Kannst du ja erstmal sagen, wie das dann in der Halle aussah, so wie viele Leute wohl ungefähr da waren. Und das Interessante war, dass die Vorkämpfe... Das nennt man ja nicht Dark Matches bei UFC, sondern das sind dann die Prelim, also die Vorkämpfe. Die Vorkämpfe waren teils besser als die Hauptkämpfe. Das in der Halle, das war sehr interessant. Die Halle war ein bisschen anders als beim Wrestling aufgesetzt. Die haben die obersten Ränge auch freigegeben, also da saßen auch Leute. Dafür waren im unteren Bereich, wo der Innenraum ist, wesentlich weniger Stühle aufgestellt. Die sind ja auch sehr teuer, die Plätze. Haben sie sich wahrscheinlich gedacht, so viele Stühle brauchen wir da nicht hinstellen, wir kommen nicht. Das ist natürlich für die Leute im Innenraum deutlich angenehmer, weil die hatten da ziemlich viel Freiraum. Ja, in der Mitte stand der große Käfig, der auf mich live, dachte ich, der ist ja gar nicht so hoch, wie ich bisher gedacht habe, von den Fernsehaufnahmen. In der Mitte stand der große Käfig mit Lichtshow drumherum. Dann hat man oben sowohl den Würfel für Videoeinspielung und auch für die quasi Fernsehbilder, die hat man da auch gezeigt, benutzt. Außerdem waren in der Halle noch an den Seiten auch ziemlich viele Leinwände. Also ich glaube insgesamt waren der Würfel plus 4 oder 6 weitere Leinwände. Das Komische oder das bisschen Blöde war nur, dass diese Lichter über dem Käfig vor den Leinwänden waren, die man nach vorne raus gesehen hat. So dass man, wenn man wirklich mal beim Nahkampf direkt auf die Leinwand gucken wollte, immer so schräg nach hinten und nach oben gucken musste. Das war ein bisschen komisch. Was noch sehr interessant war, das sollte sich die WWE auch mal überlegen, ob sie das machen. Das fand ich eine sehr gute Sache. Und zwar diesen Live-Kommentar, den es gibt während der Kämpfe, den können sie natürlich, haben sie da natürlich auch gemacht. Also die ganzen Kommentatoren und so waren auch dabei. Ach, der ist live? Der Kommentar von Joe Rogan ist live und Oliver Kopp hat fürs Deutsche kommentiert. Also Joe Rogan und Mike Goldberg und Tobias Dresd und Oliver Kopp, die saßen dann am Ring und haben live kommentiert. Der wird aber natürlich nicht in der Halle übertragen. Weil die, ja, das wollte ich gerade sagen, das meinte ich eben. An die Kämpfer geben. Aber man konnte sich beim Eingang dann so ein Funkradio für 10 Euro kaufen. Und dann konnte man mit so einem Ohrstecker in einem Ohr den Kommentar mithören. Und wir haben auch beide gekauft. Das ist eine super Sache. Zu Deutsch gehört oder Englisch? Ich habe mir das auf Englisch angehört, weil der deutsche Kommentar war mir ein bisschen zu leise. Und ich habe, als er dann später ein bisschen lauter wurde... Da habe ich da mal reingehört, aber das war mir ein bisschen zu lahm. Da hat der Tobias Dresden nur die ganze Zeit geredet, der Oliver Kopp gar nicht. Und das war alles ein bisschen lahm. Und dann gab es aber einen Kampf auf der Card, wo ich mich dann hinterher, also der war bei den Vorkämpfen, wo ich mich dann hinterher geärgert habe, dass ich da nicht dran gedacht habe, auf Deutsch umzuschalten, weil das war so ein Kampf, der war so blutig, hast du vielleicht gesehen, falls du was im Fernsehen gesehen hast, dass die Ringmatte ganz rot war vor Blut. Ja, ich dachte, als bei dem ersten Kampf, dachte ich schon, bei den Vorkämpfen, da muss wohl einiges an Blut geflossen sein, weil diese Ringmatte, die sah schon ziemlich dreckig aus. Da dachte ich, da haben die Medien bestimmt wieder was zu berichten. Das war nur ein Vorkampf, aber der war so blutig, da lief das Blut dem einen so aus dem Kopf, dass er die ganze Matte voll geblutet hat. Und das kam von einem einzigen. Ich glaube, den deutschen Kommentar hören sollen, weil das war natürlich gerade mit den Diskussionen, dass das verboten werden sollte, war das natürlich sehr, sehr kritisch. Das war gefährlich. Also das fand ich noch gut. Dann ist noch der Unterschied, weil du sagst, wolltest ja wissen, wie das da so aussah. Der Unterschied zu WWE war noch, es gab auf der einen Seite des Käfigs so richtig Tischreihen, wo die Journalisten saßen. Da saßen dann die ganzen Journalisten und hatten auf dem Tisch vor sich ihre Notebooks und haben da ihre Berichte geschrieben. Da habe ich auch ganz vorne in der ersten Reihe, ganz links, saß Wolfgang Stach. Die anderen konnte ich aber nicht erkennen. Aber der fällt ja auf mit seinem roten T-Shirt. Und seinem Gewicht. Der ist ja nur noch ein bisschen fülliger. Ja, die Masse, die fällt schon auf. Genau. Wie war es denn ganz voll? Also im Fernsehen wurde ja gesagt, ausverkauft. Und ist auch. Das haben sie beim Kommentar auch die ganze Zeit gesagt. Und wir haben uns so in der Halle umgeguckt. Wir waren der Meinung, dass es nicht ausverkauft war, sondern eher so 85-95%. Ich habe auch gesehen, dass ich, bevor ich in die Halle reingegangen bin, dass es da noch Schlangen gab, die an diesem Ticketschalter waren. Das heißt, offensichtlich gab es auch noch Tickets. Mhm. Jetzt könnte es natürlich theoretisch sein, dass diese Schlangen dann die letzten Tickets bekommen haben, aber ich glaube das nicht. Aber es war gut gefüllt, also die konnten die Bilder im Fernsehen gut so machen, dass es nach ausverkauft aussah. Was mir im Fernsehen noch auffiel, es war alles relativ dunkel gehalten von dem Licht. Auf jeden Fall im Fernsehen sah es so aus, sodass man in die Menge nicht so ganz von oben gucken konnte. Ja, von oben nicht. Das machen sie ja dann nur mal, wenn sie den Schwenk in die Menge reinmachen. Mhm. Aber sonst, also dunkel war es jetzt nicht direkt. Man konnte, wenn man in der Halle war, vielleicht wirkte das im Fernsehen nur so. Das glaube ich wohl, das ist eigentlich immer so. Aber es wurde eine Menge Programm geboten. Es ging um 6:45 mit dem ersten Kampf schon los. Mhm. Und es endete um 11:45 ungefähr mit dem letzten Kampf. Das heißt, es waren 5 Stunden Kämpfe. Das ist nicht verkehrt. Das ist schon eine ganze Menge Programm. Es sind auch einige Kämpfe, dementsprechend hast du ja auch im Fernsehen gesehen, über die Zeit gegangen. Also es waren von den... Einige. Von der Qualität der Kämpfe war es nicht die beste Veranstaltung. Aber es war auch nicht schlecht. Also man konnte sich von der Kampfqualität gut angucken. Und das war natürlich auch jetzt wichtiger, weil das halt das erste Mal in Deutschland war, das Ganze drumherum und so. Jetzt habe ich mir gerade... Vor der Halle, bevor ich dann was zu den Kämpfen sage, vor der Halle, ich habe mir dann neben dem Radio noch ein UFC-T-Shirt geholt. Aha. Da habe ich festgestellt, die UFC scheint ja jetzt doch wohl ein bisschen von WWE zu lernen. Merchandising waren sie ganz gut aufgestellt, also... Hatten viele Stände, hatten viele verschiedene T-Shirts und Hemden und Baseballkappen, diese Radios für 10 Euro haben sie bestimmt ganz gut mitverdient. Dann hatten sie ein Programmheft, da habe ich erst überlegt, ob ich mir das kaufe, habe ich aber gesagt, nee, die Programmhefte, die ich bei WWE immer gekauft habe, die liegen sowieso nur im Schrank rum, die haben ja, das gar nicht mehr angeguckt. Das Geld spare ich mir, da kaufe ich mir lieber ein T-Shirt. Ja. Das habe ich gemacht. Ich habe mir hier gerade noch so einen leckeren Karamelltee gemacht. Jetzt muss ich auch mal gucken, ob der schmeckt. Man soll den ja immer so 6 Minuten stehen lassen. Aus Zeitdruck habe ich das jetzt mal 2 Minuten gemacht. Oh, das ist nicht gut. Dann schmeckt er noch nicht. Eigentlich mache ich das ja immer sehr, sehr penibel. Aber jetzt habe ich ja aus Zeitdruck mal 2 Minuten und dann schnell weg. Und jetzt werde ich das mal ausprobieren. Naja. Kann man trinken, muss man aber nicht. Nein. Ja. Ich hier noch kurz, ich gehe jetzt nicht alle Kämpfe durch, das wird langweilig. Also ich habe hier alle Kämpfe, ich habe hier aber zu jedem Kampf was stehen. Ich habe hier nämlich gerade noch einen Blog veröffentlicht, wo zu fast jedem Kampf was steht. Ich werde da mal meine Sachen vorlesen. Aber sicherlich zu den Kämpfen, die im Fernsehen kamen, ne? Ja, klar. Die anderen, die habe ich ja, die anderen habe ich ja gar nicht gesehen, da kann ja nichts zu sagen. Erzähl mir mal erstmal, ob du das, hast du das alles im Fernsehen gesehen oder hast du es aufgenommen und später geguckt? Das war ganz nett, also ich hatte mich dann mit Essen und allem gewappnet, um möglichst den Abend zu überstehen. Dann auf dem D-Max ein bisschen was geguckt und dann war da Viertel nach 10. Da war ich noch relativ wach. Dann kam nichts Vernünftiges mehr. Dann dachte ich, legst dich ihm ganz kurz hin und dann bin ich wohl circa 5 Minuten bevor der Event begonnen hat, eingeschlafen. Ganz genial gemacht. Aber ich habe mir die Wiederholung angeguckt. Wann lief die denn? Ja, die lief im Fernsehen nicht, aber ich bin ja stolzer Besitzer des Pay-TVs. Das heißt, du hast das gar nicht im DSF mit deutschem Kommentar gesehen? Nee, leider nicht. Ach, schade. Das hätte ich nämlich mal gerne gewusst, wie der deutsche Kommentar war. Nämlich mich jetzt auch interessiert. Ich muss mal gucken, ob man da noch irgendwie drankommt. Ja, dann musst du mir Bescheid sagen, wenn du da drankommst. Das würde ich auch gerne sehen. Ja. Ja, auf jeden Fall. Aber ich werde mir dann natürlich die DVD kaufen. Das weil da die ganzen Vorkämpfe dabei sind. Das könnte ja, weil das relativ lange Kämpfe waren, so ähnlich wie die englische, vielleicht sogar eine 5 Stunden DVD werden. Das werde ich auch auf jeden Fall tun. Ja. Dann sag mal, was du zu den Kämpfen zu sagen. Ja, 5/13/6 aus der Lanxess Arena in Köln, Deutschland. Interessant auch, der Bruce Buffer, der hat ja immer mal wieder so ein bisschen Deutsch gesprochen und auch die Leute auf Deutsch begrüßt. Ja, der war ganz gut. Der hat dann eine Show gemacht bei den Vorstellungen, das war eigentlich schlecht. Ja, das stimmt, das fand ich sehr gut. Das gefiel der Halle, so wie sich das dann anhörte, auch ganz gut. Schön war dann auch noch, es gibt ja dann immer dieses Tale of the Tape, wo dann Kilo und alles da verglichen wird, Alter, sonst was. Und die, es gab dann immer einmal diese englischen Angaben und dann wurde einmal auf das deutsche Kilos umgeschaltet. War ja auch ganz nett gemacht. US-Pound auf, das sind nicht die englischen Angaben, sondern die amerikanischen Angaben. Normalerweise ist das immer ein US-Pound. Dann die amerikanischen. England, wenn sie in England oder Irland sind, dann geben sie das in den englischen Maßeinheiten ein. Das ist das Gewicht nämlich Stone. Und in Deutschland haben sie Kilos. Dann. Ja, es gab immer erst die amerikanischen und da wurde immer auf Kilos umgeschaltet. Genau. War ich ganz nett. Ja, es begann mit einem Welterweight-Board. Marcus Davis gegen Dan Hardy. Das Match der... Das Hass-Match. Auseinanderhalten konnte man sie gut. Dan Hardy mit dieser interessanten roten Frisur. Im Irokesenschnitt. Genau. Ja, ich habe hier ein bisschen was geschrieben zu jeder Runde. Ich werde das jetzt einfach mal vorlesen. Ich werde nach jeder Runde Pause machen, dann kannst du ja mal was dazu sagen. Nette erste Runde. Ein aggressiver Davis hat Hardy gleich am Boden. Hardy zum Ende noch mit ein paar harten Treffern. Ich würde Davis klar als Punktesieger der ersten Runde ansehen. Da habe ich auch so gesehen. War eine schöne Runde. Ich hätte erwartet, dass die eher Stand-Up machen. Aber Davis hat das ziemlich schnell auf den Boden gebracht. Hat mich gewundert. Ich war für den Hardy, aber nun gut. Davis war hier besser. In der zweiten Runde kann Hardy einige harte Bodykicks und Schläge anbringen. Von einem Knee im Muay Thai-Style fällt Davis zu Boden. Er versucht es mit einem Triangle-Choke. Der Armbar sitzt, der Referee löst beide voneinander. Gute Runde. Wieder würde ich Davis 10 und Hardy 9 Punkte geben. Ja, bei der Runde bin ich mir nicht sicher. Also die ist ziemlich ausgeglichen. Die kann man dem einen oder dem anderen geben. Fand ich auch, aber dieser Armbar, der Triangle-Choke-Armbar, der war sehr gut angesetzt, deshalb habe ich dann Davis die 10 gegeben. Ja. In den ersten Sekunden der dritten Runde kann Davis Hardy gleich zu Boden schlagen. Davis kann so ein paar schöne Treffer ans Ziel bringen. Davis hat Hardy nun in einem Art Enkellock, aus dem er sich allerdings bald befreien kann. Beide stehen wieder. Das war ganz gut, weil da hat er sich einfach dann rausgedreht. Hardy bringt einen Takedown ins Ziel. Der Ref unterbricht den Kampf, denn Davis blutet stark im Auge. Ebenfalls gute Runde. Nach einigen Nachdenken würde ich Davis hier wieder den Punktesieg zuschreiben. Also sehe mein insgesamter Punktestand 30-27 für Davis zu. Die Richter sind sich nicht einig und geben Dan Hardy den Gewinn mit einem Punktesieg von 29-28. Da war ich anderer Meinung, trotzdem sehr guter erster Fight auf deutschem Boden, sehr spannend. Ja, ich vermute, da wird es nochmal einen Rückkampf geben, weil das ein umstrittenes Urteil war. Da würde ich mich drauf freuen, denn... Hätte auch Davis eher gesagt, aber man kann das, ich habe mir das heute ja nochmal angeguckt, man kann das in beide Richtungen geben. Ja, Davis hat länger dominiert, der Hardy hat dafür, wenn er dann mal was gebracht hat, dann war der andere schwerer in Bedrängnis. Aber du hättest auch Davis genommen, das ist ja schon mal gut, dann bin ich ja nicht hier ganz falsch mit meinem Sichtpunkt. Ja, Dan Hardy gewann durch Split Decision, also eine nicht klare Entscheidung, dann folgten noch zwei Kämpfe, die ich nicht gesehen habe, nämlich ein Lightweight Bout zwischen Spencer Fischer und Karl Uno und noch irgendein anderer Kampf, den habe ich aus zeitlichen Gründen und technischen Problemen leider nicht sehen können. Spencer Fischer hat gewonnen. Ja. Nach Punkten. Das war vor allen Dingen in der Halle ein relativ langweiliger Kampf, da wurde ziemlich viel gewrestelt und beim zweiten Gucken war der dann schon interessanter, aber es war halt ein sehr technischer Kampf und dadurch, dass beide ungefähr gleich gut waren, haben die sich aber, hat keiner so einen richtigen Vorteil gegenüber dem anderen gehabt und deshalb war das alles sehr gleichförmig. Und ach, der Tee schmeckt doch ganz gut. Langsam und da wurde auch im Publikum stark gebuht, muss man sagen. Aha. Hat dann Spencer Fischer gewonnen, das hätte ich andersrum gesehen, weil der Karl Uno ganz am Ende der Runde nochmal richtig dominiert hat und das war eigentlich das einzige Mal, dass einer der Kämpfer überhaupt dominiert hat. Hätte ich also andersrum Ja, ich werde mir die zwei Kämpfe nochmal später ansehen und werde da dann nochmal meine Meinung zu sagen. Welches war denn der andere Kampf? Mike Swick gegen Ben Saunders? Genau, den habe ich ebenfalls nicht gesehen. Das war der einzige Kampf in der Hauptkarte, der nichts war. Beendet worden ist, nämlich in der zweiten Runde. Da hat Mike Swick Ben Saunders durch TKO-Abbruch des Ringrichters K.O. geschlagen. Das heißt, Mike Swick hat gewonnen. Submission des Abends. Die erste Runde war extrem langweilig, war ganz schlecht. Die zweite Runde war dann aufgrund des Endes sehr interessant. Ja, das nächste Match, was ich wieder gesehen habe, ein Heavyweight Bout. Ein Kampf, auf den ich mich ziemlich gefreut habe. Tja, Mirko Krokop gegen Mustafa Al-Türk. Ja, da hatte ich mich drauf gefreut. Du sollst was sagen? Nö, ich lese das jetzt vor. Ein Fight, auf den ich mich besonders freute. Krokop, der wurde übrigens bejubelt ohne Ende. Und ich habe auch festgestellt, es waren sehr viele Kroaten da. Ja, man sah sowieso sehr viele andere Fahnen aus anderen Ländern, Teilen. Aber Kroaten waren halt besonders viel da. Viele hatten auch so ein T-Shirt, Krokop-Team und auch so ein Publikum davor bei den Essenständen und so hat man viel gesehen, dass Kroaten da waren. Mhm. Na gut, das kann ich nun nicht genau sagen. Ja, Krokop bekommt erstmal einiges übergebraten und kann selber nur wenig zeigen, bis er Mustafa dann gegen die Wand des Oktagon schlagen kann. Mustafa kann so nicht ausweichen und stürzt bald zu Boden. Weitere harte Schläge von Krokop. Wieder auf den Beinen geht es für Mustafa nach weiteren Schlägen an Rücken und Kopf, schwankend auch gleich wieder zu Boden. Der Ref beendet das Ganze anscheinend TKO. Im Replay sehen wir, dass ein Schlag von Mirko stark in die Augen seines Gegners ging. Deshalb der Sieg in der ersten Runde nach 3 Minuten 6 durch TKO. Netter, ganz kurzer Fakt, Mirko Krokop hat durch TKO gewonnen. Ja, das ist ein bisschen ärgerlich, dass da dieser Augenstecher war. Das haben wir auch erst gesehen in der Wiederholung auf den Leinwänden. Allerdings war es sehr komisch, dass der Al-Türk hatte sich ja dann wirklich weggedreht und im Prinzip aufgegeben und da hätte eigentlich der Ringrichter schon dazwischen müssen. Und dann hat ja der Krokop noch nachgesetzt und ihn quasi umgehauen. Also mit dem Augenstecher, das war natürlich blöd. Allerdings muss man sagen, dass der Krokop davor schon so dominant dann war, dass das den Unterschied jetzt nicht mehr ausgemacht hat. Er hätte den Kampf auch so gewonnen. Aber unglücklich war es natürlich trotzdem. Aber die Kroaten haben sich gefreut, dass er gewonnen hat. Und mal gucken, wie es mit Krokop weitergeht. Ja, netter, kurzer Fight. War nicht verkehrt. Ich habe im Internet viel Kritik gelesen, dass der Ref das nicht vorher schon gesehen hat mit diesem Augen, mit dem Schlag in die Augen. Da gab es im Internet, vor allem bei Moonsault, sehr viel Kritik. Ja, man kann das nicht immer vorher sehen, aber er hätte zumindest sehen müssen, dass er sich abdreht und quasi aufgibt. Und da hätte er dazwischen müssen. Das mit dem Augenstecher, das kann man nicht immer so genau sehen. Also da würde ich jetzt nicht übertreiben. Dann folgt ein Heavyweight Bout nochmal. Cain Velasquez. Oder wie spricht man das aus? Ja, Velasquez. Gegen Jake Kongo. Ja. Und jetzt war es Zeit für den Co-Main-Event des Abends. Cain zeigt gleich einen Takedown. Kongo kämpft sich hoch in die Position, dreht sich. Cain hat ihn lange Zeit unter Kontrolle. Big Take. Down gegen Kongo nach einiger Zeit weiterer Big Takedown. Bis zum Ende der ersten Runde hat Cain Kongo unter Kontrolle. Insgesamt eine tolle Runde. Ich würde hier sogar so weit gehen, um Kongo nur 8 und Cain sogar 10 Punkte zu geben, weil Cain Kongo echt fast die ganze Runde lang nur unter Kontrolle hatte. Würde ich deshalb nicht machen, weil Kongo am Anfang Velasquez zweimal hart getroffen hat mit Faustschlägen und man gesehen hat, dass der Velasquez richtig ein bisschen angeschlagen war und dann aus Instinkt aber gleich nach vorne ist und den Takedown geholt hat. Aber da hat der, da ist er zumindest überrascht worden durch 2 Schläge. Auf jeden Fall eine tolle Runde. Deshalb habe ich die Runde mit 10-9 bei Velasquez gesehen. In der zweiten Runde kann Kongo dann schon mehr zeigen. Durch einen Schlag geht Cain fast zu Boden. Insgesamt zeigt Cain aber doch wieder eindeutig das meiste. Trotz allem hört auch die zweite Runde ohne Sieger auf. Diesmal würde ich Cain 10 und Kongo 9 Punkte geben. Ja, das war eine 10-9-Runde. Da haben wir uns alle geärgert, weil der Kongo den zum zweiten Mal hart getroffen hat, dass er mitgenommen war. Und eigentlich ist mir ja der Jack Kongo nicht so sympathisch. Aber da waren dann alle in der Halle im Prinzip auf seiner Seite und haben gehofft, dass er den Kampf gewinnt, weil er ihn jetzt schon zum zweiten Mal so getroffen hat. Aber hat dann doch leider nicht geklappt. Und als der Velasquez den dann wieder zu Boden hat, haben sich im Prinzip alle geärgert. In der dritten Runde bringt Kongo dann einen Takedown ins Ziel, trotzdem dominiert Cain bald wieder. Kongo bringt dann bald einige Knie ins Ziel, Cain scheint angeschlagen, zeigt aber trotzdem einen kleinen Takedown. Und auch nach der dritten Runde haben wir noch keinen klaren Sieger, ich würde Cain wieder 10 und Kongo wieder 9 Punkte geben. Also müsste nach meiner Punktevergabe Cain mit 30-26 gewonnen haben. Die Richter sehen Cain einstimmig als Sieger, das ist natürlich die richtige Entscheidung, sehr guter Fight. So, 30-27, weil das 10-8 war, bin ich mir sicher, dass sie das nicht gegeben haben. Ich schätze 30-27. Ja, schade finde ich ja, dass man, wenn diese Sachen klar sind, dass man dann nicht sieht, wie viele Punkte die Richter gegeben haben. Ja, das haben sie auch zum ersten Mal jetzt so gemacht. Da hat sich auch Dave Meltzer in seinem Bericht darüber beschwert, dass sie die Punkte nicht angesagt haben. Das meine ich auch. Haben nur einmal bei dem Marcus Davis-Kampf angesagt. Genau, das meine ich auch. Ich meine nämlich auch Erinnerungen zu haben. Ich hatte mir ja mal diese UFC 57 geholt, dass da immer nach jeder Runde oder nach am Ende für jede Runde gezeigt wurde, wie viele Punkte jeder gegeben hat. Ja, weiß ich auch nicht, warum sie das nicht gemacht haben. Es gibt, wenn sie die Punkte sagen, dann gibt es häufig dann Diskussionen, dass das ja wohl gar nicht sein kann und wie hat denn der Punktrichter das bewertet und der. Ich weiß nicht, ob sie jetzt versuchen, indem sie das einfach verschweigen, diesen Diskussionen aus dem Weg zu gehen. Hoffentlich machen sie das bei 100 nicht wieder. Weil das finde ich ziemlich doof. Jedenfalls ist das Blödsinn. Ja. Gut, dann folgte der Catchweight-Board und der Main-Event. Rich Franklin gegen Wanderlei Silva. Ich hatte es bei meinem neuen UFC-Spiel schon gespielt. Rich Franklin. Ich hatte da gewonnen. Nun gut. Die ersten 3 Minuten der ersten Runde waren sehr ausgewogen. Es passierte nicht viel, bis ein Takedown von Wanderlei folgte. Es gibt ein paar Schläge, dann kommt Franklin wieder auf die Beine. Guillotine von Silva geht daneben, sodass er jetzt am Boden ist. Schläge von Franklin, dann ist die erste sehr gute Runde vorbei. Silva konnte ein bisschen mehr zeigen, deshalb gebe ich 10-9 für Wanderlei Silva. Hätte ich auch gegeben, aber ich glaube, die Runde haben viele an Rich Franklin gegeben. Ich bin sehr viel gleicher Meinung mit dir, ne? Ja, das ist auch gut so. Dann heißt das ja, dass du recht hast, sonst würdest du ja Unrecht haben. Ja. Die zweite Runde ist wieder sehr ausgewogen. Durch einen Schlag fällt Silva kurz nach hinten, kommt aber gleich wieder hoch. Franklin zeigt zwar viele Schläge, die effektivsten kommen aber von Silva, der an einer Stelle noch einmal kurz in die Knie geht. Nach einem High Kick von Rich, sehr spektakulär, ist dieser kurz auf dem Boden und Silva muss auch in die Hocke. Noch ein weiteres Mal geht Wanderlei nach unten, doch auch die zweite tolle Runde geht ohne Sieger aus. Insgesamt gebe ich in dieser Runde ein Unentschieden, also 2x9 Punkte. Silva hat viele... Warte, kommt noch was? Ich würde knapp an Rich Franklin geben, weil er im Stand-Up ein bisschen kontrollierter gekämpft hat. Mhm. Nun gut, ich habe Silva hat viele effektive Attacken gezeigt, ist aber dafür oftmals gestürzt, also war eher ungenau. Was auffällig war, ist, dass Wanderlei Silva jetzt schon keine Kondition mehr hatte. Er hat also ganz schwer geatmet, schon nach der ersten Runde. Und das ist natürlich kein gutes Zeichen. Ja. Auf jeden Fall sehr spannend. Die dritte Finale und alles entscheidende Runde beginnt. Es ist sauspannend. Anfangs wieder sehr ausgewogen, dann bringt Silva im Clinch ein sehr gutes Knie ins Heel. Die Stimmung in der Lanxess Arena ist einzigartig. Habe ich auch gelesen, dass das live extrem laut gewesen sein soll. Ja, es war sehr laut. Also die haben aber auch schon angefangen mit sehr lauter Musik. Also bei den Einmärschen war es auch immer sehr laut. Mhm. Ansonsten, ja, ich würde sagen, es war so wie eigentlich bei jeder UFC auch in Amerika. Die meisten haben ja Befürchtungen gehabt, dass es in Deutschland nicht so ist, aber ich würde sagen, es war im Prinzip so ähnlich. Es war, glaube ich, nicht so laut, wie das bei den englischen Veranstaltungen zum Teil ist. Da ist ja noch ein bisschen mehr Stimmung, aber es war, war sicherlich gut. Ja, es war kein großer Unterschied zu den amerikanischen. Das fiel mir auch gleich auf. Es wurde jetzt nicht irgendwie was, ja, irgendwie Sachen rausgenommen oder so. Es war eine typische UFC. Ja, fand ich auch gut so. Ja. Also so ein Pay-Per-View hätte ich auch gerne mal von WWE in Deutschland. Das stimmt. Also damit ist UFC jetzt schon einen Schritt weiter. Ja. Wie WWE. Silva mit harten Treffern. Zum Schluss noch ein Takedown von Rich Franklin. Silva befreit sich. Harte Stöße mit dem Ellbogen, dann ist auch die letzte Runde vorbei. Insgesamt würde ich Silva hier wieder 10 und Franklin 9 Punkte geben. Ja, da bin ich mir unsicher. Mhm. Also das kann man so oder so sehen. Ich würde auch lieber, er hätte auch lieber Silva als Gewinner gesehen, aber man kann das in beide Richtungen punkten. Das fällt mir ganz schwer. Sodass nach meinen Punkten Wanderlei Silva mit 29-27 gewinnen würde. Die Richter entscheiden sich allerdings für Rich Franklin. Meiner Meinung nach die falsche Entscheidung. Das Publikum ist auch nicht ganz zufrieden. Trotzdem fantastisches Match. Ja, also ich vermute, dass es 29-28 oder sowas war. Das ist eine enge Punktentscheidung für Rich Franklin war. Das ist gut möglich. Ist ein bisschen schade, aber der wurde auch ausgebuht, die Entscheidung. Wanderlei Silva hingegen, der wurde sehr bejubelt, auch bei seinem Interview, auch vorher schon. Und, naja, mal gucken. Aber da er jetzt im Prinzip auch, das haben wir ja gesehen, er hatte im Prinzip ja keine Kondition. Viele haben zwar gesagt, dass der Kampf gezeigt hätte, er wäre doch noch nicht am Ende. Ich persönlich bin ja der Meinung, er sollte jetzt langsam über Rücktritt nachdenken. Wenn du schon ab der zweiten Runde keine Kondition mehr hast und die Geschwindigkeit auch ein bisschen nachlässt, ist das vielleicht dann doch ein bisschen zu gefährlich. Es gab übrigens zwischen den Kämpfen immer wieder ganz nette Bilder aus Köln. Da wurde dann mal diese Severinsbrücke mit dem Dom gezeigt und dann noch der Dom. Ich weiß nicht, ob dir das auf dem Bildschirm aufgefallen ist. Nee, auf dem Bildschirm hat man ja in der Regel die Rundenpausen und so weiter gesehen. Ich habe einmal, jetzt in der Veranstaltung, habe ich einen Teil gesehen, wo sie von draußen den Rhein als Bild hatten. Und ja, das meine ich, mit der Brücke. Sagte, the beautiful Rhine River. Das ist das Einzige, wo mir das aufgefallen ist. Also ich habe das nur einmal und ich glaube ganz am Anfang kam es auch mal gesehen. Ja. Nun gut, das zeigt mir doch, dass ich mit meinen Anfängerbewertungen doch nicht ganz falsch liege. Schade, dass du das nicht im DSF gesehen hast, also mit dem deutschen... Ja, das wäre ja auch schade, das hätte ich auch ganz gerne gesehen. Kommentar hätte ich gern mal gewusst, wie sie das da so gemacht haben und ob sie noch drumherum was gemacht haben. Denn ganz am Anfang, bevor der erste Kampf losging, da gab es doch noch eine Ecke am Ring, da haben sie so einen Stehtisch aufgebaut, wo Oliver Kopp interviewt worden ist. Das hätte mich interessiert, ob das fürs DSF war oder ob das was anderes war. Ob sie das quasi vor der Sendung noch gebracht hätten. Das wäre ganz interessant gewesen. Und wie gesagt, aus den Vorkämpfen gab es noch ein paar interessante Sachen, die du dann natürlich auch nicht gesehen hast. Und das Wichtigste war sicherlich, im Vorkampf gab es einen Kampf zwischen Dennis Stojnic und Stefan Struve im Schwergewicht. Und das war dieser blutige Kampf. Da hat im zweiten Teil der ersten Runde hat der Stojnic, ich glaube, einen Ellbogen gegen den Struve gezeigt. Und dann hat der Struve direkt auf der Stirn in der Mitte einen riesigen Cut. Und dann lief das richtig, also nicht einzelne Tröpfchen, sondern im Prinzip so ähnlich wie bei Eddie Guerrero gegen JBL mal 2004. Mhm. Ja. so lief das da aus dem Kopf raus von dem. Da war die ganze Matte blutig. Dann haben sie tatsächlich zwischendurch den Kampf angehalten. Dann vom Ringarzt kontrollieren lassen, Struve den Cut, ob der noch weiterkämpfen kann oder ob abgebrochen wird. Und da hat eigentlich jeder schon gedacht, das müssen sie abbrechen, gerade wo hier in Deutschland diese ganzen Diskussionen sind. Das ist alles nur Futter für die, die sagen, das gehört verboten. Dann haben sie es aber weiterlaufen lassen. Und das Interessante war dann halt, dass der mit diesem dicken Cut in der zweiten Runde durch einen Aufgabegriff den Kampf noch gewonnen hat. Sodass das für ihn gut war, dass wir nicht abgebrochen haben. Was wir noch danach, was, war der Kampf, danach war der Ring dann auch voller Blut. Da haben sie versucht, dann mit etlichen Handtüchern das so, soweit es geht, halt wieder wegzuwischen. Was mir noch aufgefallen ist, das dürfte dir nicht aufgefallen sein, und was meinerseits noch von einem Posting bei Moonsault bestätigt wurde, ist, und zwar gibt es ja dann ja immer diese ganzen Werbepartner, bei solchen Veranstaltungen, die genannt werden und immer eingeblendet werden. Ein Werbepartner war ein Spiel, was erschienen ist, nämlich Prototyp nennt sich das. Ja, das habe ich über den Kommentar gehört, weil der Beim Kommentar ja immer wieder gesagt hat, gesponsert von. Ja, ich meine aber nicht nur das. Ich meine, das ist ganz interessant. Ich weiß nicht, ob UFC das so ein bisschen mit so einem Lächeln extra gemacht hat. Prototyp, das Spiel, das ist in Deutschland nämlich nicht erschienen. Das erscheint auch nicht mehr, wegen der Brutalität. Und das in so einer deutschen Veranstaltung so ein bisschen als Sponsor zu nehmen. Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen mit einem Lächeln im Gesicht genommen wurde, weil das fand ich ganz witzig an der Stelle. Ja, ich glaube, das interessiert die aber nicht, weil die ja das für den amerikanischen Markt, den Pay-Per-View, produzieren. Und wenn die da Werbung haben, die für ein Spiel, was in Amerika erschienen ist, interessiert die das ja nicht. Nö, fand ich ganz witzig an der Stelle. In UFCs Werbung für Kinofilme und sagen dann, und der Kinofilm startet dann und dann, und das bezieht sich dann auch immer noch auf Amerika. Also von daher ist das, glaube ich, gar nicht so entscheidend. Nö, ich meine, ich fand das nur ganz witzig. Ja, es war noch ein interessanter anderer Kampf. Der Dennis Siever als deutscher Kämpfer hat gegen Dale Hart gewonnen. Ich glaube, das war ein Aufgabegriff in der ersten Runde, wenn ich das richtig habe. Das war natürlich sehr gut, dass dann ein Deutscher auch gewonnen hat, weil direkt der Kampf davor war ein anderer Deutscher. Nämlich, jetzt muss ich mal hier gucken, wie hieß der andere Kerl? Peter Sobotta. Der hat gegen Paul Taylor gewonnen, das war verloren. Das war jetzt ein 3-Runden-Kampf, wo der überhaupt keine Chance hatte, hat dann nach Entscheidung verloren. Bei dem Sobotta hat man schon gemerkt, beim Reingehen, der wirkte schon ein bisschen nervös und der hatte im Prinzip überhaupt keine Chance. Also der gehörte nicht in die UFC und deshalb war das ganz gut, dass danach ein anderer Deutscher kam, der dann einigermaßen gut war, über den sie ja auch in der ersten Fighters Only berichtet hatten und der dann gewonnen hat. Fighters Only Werbung hatte der Rich Franklin auf seinem T-Shirt. Fiel mir noch auf. Ja, und jetzt haben auch, ich glaube, der Japaner hatte auf seinem T-Shirt irgendeine deutsche Werbung. Irgendwie neue Lichter oder so. Und, ja. Nun gut. Es gab noch einen Kampf im Vorprogramm, Terry Atom gegen Justin Buchholz, wo Justin Buchholz die erste Runde besser aussah und auch in der zweiten Runde erst besser. Aber Terry Atom hat dann durch Aufgabe Darth-Choke in der zweiten Runde gewonnen und das wurde dann bei der UFC-Veranstaltung zum Aufgabegriff des Abends gewählt. Da gibt es ja immer noch so Aufgabe des Abends und dann kriegen ja die Kämpfer dafür nochmal zusätzliches Kampfgeld. Mhm. Ja, also insgesamt hat mir die Veranstaltung sehr gut gefallen. Wir haben dann noch ein bisschen gebraucht, bis wir wieder da weggekommen sind, weil wir da in dem Parkhaus direkt von der Halle geparkt hatten. Ja, wie lief das mit der Autofahrt? Ihr wart dann ja bestimmt auch etwas erschöpft. Ja, normal. Also, das ging dann, ne? Also, wir haben dann was zu trinken ja dabei gehabt und haben dann aber im Auto was getrunken. Und weil wir sowieso im Parkhaus eine Weile warten mussten, bis die Autoschlangen da runter sind, kommen wir dann noch ein bisschen an der frischen Luft und uns die Beine vertreten. Und dann ging's los. Das war aber kein Problem. Das ist gut. War dann, als ich hier angekommen bin, ich war dann so gering, gar nicht so, halb vier, hab mich gegen vier, glaube ich, ins Bett gelegt, da habe ich dann ein bisschen schlecht geschlafen, weil dann eigentlich fast schon wieder die Zeit für Schlafen vorbei ist bei mir. Ja, das stimmt, das ist ein bisschen doof. Früh aufstehe und dann fällt mir das dann ein bisschen schwer einzuschlafen. Und dann habe ich den Wecker auch auf 9 gestellt, dass ich dann einigermaßen pünktlich aufwache, dass ich heute Abend einschlafen kann, damit ich morgen bei der Arbeit nicht so müde bin. Ja, da schläft, der kommt der Thomas dann gegen 4 wieder und dann schläft er bis zu Zeiten, wo hier im Haus teils noch nicht alle Leute wach sind. Ja, das ist aber nicht gut, wenn ihr alle immer so viel schlaft. Ich schlafe nicht viel, ich bin eigentlich auch gegen 5 wach. 5, 6 bin ich dann eigentlich wach und dann, ja, ich kann dann ja noch nicht hier laut rum tun und machen. Ich bleibe halt im Bett, lese ein bisschen und so. Ja, das ist auch gut. Lesen ist immer gut. Ja, also insgesamt hat mir die UFC-Veranstaltung sehr gut gefallen. Ich hoffe, dass die haben ja ein bisschen Schwierigkeiten gehabt mit dem Kartenverkaufen und mit den Politikern. Ich hoffe, dass die UFC sich davon nicht abschrecken lässt. Also ich würde mir wünschen, im nächsten Jahr in der O2 Arena in Berlin eine Veranstaltung zu haben. Da würde ich dann auch wieder hingehen. Ja, ich fand insgesamt, ich habe ja jetzt noch nicht so viele UFC-Veranstaltungen gesehen. Es waren jetzt, glaube ich, 2,5 vielleicht. Eine nicht so wirklich mit Verstand. Eigentlich waren 2. Und insgesamt muss ich sagen, gefiel mir diese hier sehr gut. Also ich freue mich jetzt schon auf Nummer 100. Veranstaltung werde ich mir auf jeden Fall auf DVD holen. Die Kämpfe fand ich alle sehr spannend. Ich habe nun ja die 2 Kämpfe, die nicht so toll waren, nicht gesehen. Die Vorkämpfe, ja, für die Vorkämpfe werde ich mir die DVD holen. Auf jeden Fall sehr tolle Veranstaltung. Daumen eindeutig nach oben. Und jetzt wollte ich noch was zu Oliver Kopp sagen. Wenn das nicht für den DSF war, kann es ja auch sein, dass es ein Extra auf der DVD ist. Das könnte auch sein. Das wäre auch nicht schlecht. Nee. Finde ich auch ganz gut. Vielleicht die Frage ist dann, ob auf der DVD auch der deutsche Kommentar enthalten ist. Ausnahmsweise, weil es ja auch hier in Deutschland war. Bin ich mir ganz sicher, dass das der Fall sein wird. Weil dann wäre es natürlich sehr... Waren ja früher bei den DVDs, als die Veranstaltungen noch auf Premiere liefen von der UFC, da haben ja Tobias Dreves und Oliver Kopp auch für Premiere kommentiert. Und da hatten die UFC-Leute dann auch den Kommentar, den sie sowieso dann bei der Veranstaltung gemacht haben sie den auch mit auf die DVD gepackt. Warum sollten sie es diesmal nicht machen? Nö, deshalb werden wir den wohl auch noch hören. Ja. Ja, sehr schön. Ich denke auf jeden Fall, dass die UFC nochmal nach Deutschland kommt. Ich denke auf jeden Fall, dass die UFC nochmal nach Deutschland kommt. Ich hoffe das auf jeden Fall. Im Kommentar haben sie es ein paar Mal angedeutet. Ja? Ja. Wie denn? Ein paar Mal gesagt, hoffentlich noch häufig in Deutschland und so. Ich hoffe, dass das nicht nur Sprüche waren, sondern dass sie auch wirklich das wahr machen. Wie fand's denn dein Kollege? Ich glaube, den hast du ein bisschen überredet, ne? Wie war das? Nee, den habe ich nicht überredet. Ich habe ihm nur gesagt, das findet statt. Und da hat er gesagt, oh, dann hol mal eine Karte für mich mit, da will ich auch hin. Den habe ich nicht überredet. Ich habe nur, der hat mal irgendwann in Amerika Urlaub gemacht und hat das dann da im Fernsehen gesehen und hat mich mal angesprochen und hat gesagt, das ist ja schon interessant. Und dann habe ich ihm so ein bisschen ein paar Sachen mal ausgeliehen und ihm ein paar Sachen erklärt und jetzt guckt er ja selber regelmäßig. Ja, warum nicht? Dem hat es auch gut gefallen. Ja. Du wolltest noch was zum UFC-Spiel erzählen? Ja, da habe ich jetzt gerade keine Lust zu. Wir müssen uns jetzt hier gerade noch eben 5 Minuten müssen wir noch überbrücken, bis ich wieder Lust habe. Über das Raw am Montag sprechen. Da werden wir jetzt nicht drüber sprechen, da habe ich nämlich auch keine Lust. Hat man denn eigentlich schon eine Sendung zur Wrestling-Woche gemacht? Nein, ich habe die Wrestling-Woche allerdings auch noch nicht ganz gesehen. Ich werde da unter Umständen am morgigen Montag noch eine Sendung zu machen, denn am morgigen Montag muss ich nicht zur Schule. Wieso das denn nicht? Weil wieder Studientage sind. Studientage? Was ist das? Ja, halt mündliche Prüfung und sowas, dann sind die Lehrer halt alle verbucht, ausgebucht von den ganzen mündlichen Prüfungen, die da stattfinden und deshalb... Sind Abiturprüfung oder was ist das? Genau, mündliche Prüfung, Abiturmäßig. Abitur. Ja. Weil das hast du ja dann später auch noch. Ich war mal wieder im Kino. Was hast du denn gesehen? Nachts im Museum 2. Ja, das hätte ich mir nicht angeguckt. Nee, lief nichts anderes. Also auf jeden Fall nicht zu der Zeit. Ach so. Und? Ich war aber positiv überrascht. Ja, ist kein Film, den ich mir angucken würde. Also er kann auf jeden Fall mit dem ersten mitteilen. Ja, den habe ich mir auch nicht angeguckt. Nee, das ist nicht mein Problem. Nee, ist ja Geschmackssache. Das ist ja nichts Schlimmes, aber das ist mir dann zu, weiß ich nicht. Kindisch. Nee, da kann ich das Nun gut, Den Schauspieler, den finde ich ganz gut, aber das Thema und so und diese Art, das ist mir dann zu Unterhaltung, so reine Unterhaltung. Nun gut, das kann natürlich sein. Nicht, wo kein doppelter Boden und nichts dahinter steht, das ist dann nichts für mich. Nun gut. Diese Kinogeherei ist ja relativ teuer geworden, muss man sagen. Deshalb wäre das wäre ein Film, wenn er mich interessieren würde, was er nicht tut, das wäre aber ein Film, den würde ich mir dann eher im Fernsehen angucken. Ich sehe gerade, hier steht 4 Euro auf der Karte, dabei haben wir nur 3,50 bezahlt. Naja. Ja, das ist dann günstig, aber das sind sicher dann diese Nachmittagsvorstellungen. Ja. Ja, dann nachmittags gehe ich ja nicht ins Kino. Nee, ich schon. Dabei fällt mir an, ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal im Kino war. Das muss wohl bald schon ein Jahr oder länger her sein. Ja, Mirko, ich habe diese Woche Wrestling, ich habe auch kann auch gar nichts erzählen, weil ich habe auch nur SmackDown gesehen. Ich habe kein Raw gesehen. Da habe ich die Berichte gelesen, das hat mir eigentlich gereicht. Ja, Raw war mittelmäßig, also Raw, ECW habe ich ja was geschrieben, das kannst du ja mal lesen. Und ich habe SmackDown noch nicht gesehen. Ja, das war die einzige Sendung, die ich gesehen habe, die war okay, aber jetzt auch nicht herausragend. War wahrscheinlich die beste WWE-Sendung der Woche, aber es gab auch schon bessere. Ich finde es aber diesmal besser, wie sie mit, ich habe den Eindruck, diesmal machen sie sich ein bisschen mehr Gedanken, wie sie mit CM Punk als Champion umgehen wollen. Das sieht im Moment besser aus als beim letzten Mal. Tja, das ist doch schön. Das finde ich auch ganz gut. Ich gucke hier nur gerade, was bei UFC 57 denn so alles an Kämpfen war. Vielleicht gucke ich mir die ja nochmal an. UFC 57? Wie kommst du jetzt auf 57? Weil ich die hier als DVD rumstehen habe. Chuck Liddell gegen Randy Couture Nr. 3. Ach, das ist die. Ja, die ist ganz gut. Das war, glaube ich, auch die erste, die ich mir gekauft habe. Ja, die habe ich hier auch stehen. Ja, die ist sehr gut. Muss ich mal gucken. Guck dir mal den Hauptkampf an. Ja, dann kann ich ja auch mal meine Punkte vergleichen. Wobei, ich glaube, ich meine in Erinnerung zu haben, dass der Hauptkampf nicht gerade so lang war. Ja, aber das sage ich dir nicht. Nee, ist ja auch egal. Ja, dann habe ich jetzt, glaube ich, noch immer keine Lust, was zu dem Spiel zu sagen. Mach's jetzt aber einfach. Mach mal. UFC Undisputed 2009. Ich habe es mir bei Amazon bestellt. Am nächsten Tag kam es gleich an. Wurde da das Alter geprüft? Ja, das wurde per Ausweis geprüft. Das kostet 5 Euro mehr mit Versand. Trotzdem war es noch immer billiger als im Handel, um einiges billiger. Und warst du alt genug? Ich war alt genug. Oder hat Sonja das? Nee, Sonja hat das natürlich gemacht. Das ist dann ja halt mit Personalausweis, tralalalala. Tralalalala. Ja. Ja. Es ist auf jeden Fall heile angekommen. Das ist schon mal gut. Ja, das ist schon mal was wert, ne? Ja. Und dann habe ich es in die PlayStation 3 geschoben. Das sollte man noch tun, bevor man spielt. Ist ratsam. Ja. Das hilft. Ja, das hilft. Dann habe ich die angemacht. Nee, angemacht habe ich sie nicht. Das geht dann ja von alleine. Soweit ist die PlayStation 3. Dann ging der Fernseher an. Durch die Hand. Ja, das dauert dann erstmal, weil dann erstmal diese Installationen kamen. Und. Und circa nach 20 Minuten war ich dann im Spiel. Es gab da dann erstmal dieses Grundtraining. Dieses, ja, wirklich dieses Training, was man da machen kann. Also wenn man das durchmacht, ich glaube, dann sitzt man erstmal eine Stunde lang vor dem Fernseher. Nach circa 30 Minuten war es mir dann zu viel, da habe ich dann einfach aufgehört. Ja. Und da habe ich mich dann einfach in den ersten Showkampf geworfen. Und ich habe es gleich gewonnen. Ja, das ist ja ein Ding. Und wie war die Steuerung? Schwierig, oder? Also die Steuerung, ich sag mal so, das ist sehr klug gemacht. Also um die Steuerung, also um die Grundsteuerung zu beherrschen, das ist nicht schwer, das ist einfach. Um die perfektionieren, braucht man allerdings einiges. Also das ist sehr schlau gemacht. Für Einsteiger leichte Grundsteuerung, mit der man was anfangen kann. Und für Profis, die wirklich was Schwieriges wollen, gibt es halt diese schwierige Steuerung. Ja, Schaukampf, also die Grafik ist schon mal sehr gut. Ja. Mit Bruce Buffer und so ankündigungsmäßig ist alles sehr toll. Das habe ich übrigens auch gesehen. Ist zwar nicht auf der PS3, aber die hatten, ähnlich wie bei den Wrestling-Veranstaltungen, sehr viele Xboxen mit dem Spiel aufgestellt. Mhm. Sehr gut aus auf der Xbox. Ja. Ja, und dann habe ich meine ersten Kämpfe gemacht. Das ist im Schaukampfmodus relativ einfach. Habe ich dann immer schon nach der ersten Runde durch K.O. gewonnen. Oder durch TKO. Je nachdem. Ja. Ja, und als mir das dann wurde, habe ich dann mal den Karrieremodus gestartet. Da baut man sich dann erstmal seine eigene Person auf, mit alles mit Namen, Ort, allem. Das habe ich dann erstmal gemacht, das braucht erstmal seine Zeit und dann hat man da so ein E-Mail-Fach und Kalender und kann da dann planen, kriegt dann E-Mails von Dana White und seine Match werden gemacht, geplant, man muss dann gucken, gegen wen man antreten will. Man bekommt Werbeverträge, die man regeln muss. Man muss dann gucken, so und so viele Wochen bis zu seinem nächsten Kampf. Wenn zum Beispiel 11 Wochen sind, kann man 11 Sachen machen. Für jeden Tag, für jede Woche kann man eine Sache machen. Das ist sehr schön, so dass man dann nicht wirklich jeden Tag da dranhängt und das sich 1000 Jahre braucht, bis man da dann endlich mal beim nächsten Kampf ist. Kann man da Training machen. Man kann zum einen seine Geschwindigkeit, seine Kraft und dann Ausdauer Training machen. Dann kann man immer zu jedem Gegner so ein Training machen, wo halt Trainer sich wie diese Gegner verhalten. Ja. Das ist schon mal sehr gut gemacht. Da bekommt man auch Punkte, die man da halt in seine Fähigkeiten einbauen kann, wodurch man stärker wird. Kann sich dann halt Gegner aussuchen und kann man dann gucken und dann eher einen eher etwas schwächeren Gegner nimmt, dafür weniger Punkte bekommt bei einem Sieg oder eher einen stärkeren, dafür mehr Punkte. Ja, die ersten 5, 6 Kämpfe habe ich gewonnen. Jetzt bin ich bei dem nächsten und da habe ich mir auch ein bisschen zu starken Gegner ausgesucht, denn da hänge ich momentan ziemlich. Und was ist das für ein Gegner? Ach, frag mich nicht. Ist noch nichts weiter allzu Bekanntes. Auf jeden Fall bei mir nicht. Spiel an sich gefällt dir. Das Spiel ist sehr gut, es ist sehr realistisch. Also ab 18 kann ich wohl verstehen, es ist echt sehr realistisch mit dem Blut gemacht. Und dann zum Beispiel jemanden kurz vor dem TKO oder KO hat, dann wird der Bildschirm so grau. Es gibt sehr viel Blut, also es fließt sehr viel Blut, also diese Schrammen im Gesicht, die sehen sehr, sehr echt aus, sehr real. Also das ist schon echt sehr gut gemacht. Also momentan gefällt es mir doch sehr gut. Im Vergleich zu Wrestling spielen? Es ist halt mal was Neues, ne? Besser, schlechter, gleich. Es ist was anderes, weil es halt realer ist. So Wrestling ist. Bei diesen Spielen ist es mit Takedown und so, das kann man schon auskontern und allen. Das ist beim Wrestling eher weniger halt. Ist halt realer. Aber gefällt dir gut. Gefällt mir sehr gut. Nicht verkehrt. Also da hat THQ schon was gemacht. Die vorigen MMA-UFC-Spiele gingen ja eher in die Hose. Und jetzt habe ich auch schon gelesen, EA Sports plant auch ein MMA-Spiel auf den Markt zu bringen. Ja, habe ich auch irgendwas von gehört. Ob das passiert, ist die andere Frage, weil... Das wird dann bestimmt kein Marken, die Lizenz spielen. Wurde ja sehr, sehr lange an diesem Spiel gearbeitet. Das geht ja schon im Prinzip seit Jahren so, dass man immer die Ankündigung gelesen hat, aber dann kam nichts. Und die haben sich wohl viel Mühe mit der Steuerung, vor allen Dingen von dem Bodenkampf, dass der realistisch wird, gegeben. Weil das wohl bei Spielen, die es früher gab, immer die Schwachstelle war, dass der Bodenkampf immer ganz schlecht war in den Spielen. Ja, also mit der Steuerung hat man sich echt einige Mühe gegeben. Die ist echt sehr ausgefallen. Die funktioniert echt sehr gut. Ja. Naja, und das Spiel ist ja auch sehr erfolgreich und für Deutschland sind die Leute natürlich ein bisschen überrascht, weil so richtig bekannt wie im Vergleich zu Amerika und England ist UFC in Deutschland ja noch nicht. Und dass das da, das habe ich dann auch in der Zeitung hier gelesen, tatsächlich gleich so in die Top 10 einsteigt, in die Verkaufslisten, da haben, glaube ich, nicht so viele mitgerechnet. Das stimmt, und da war ich dann auch ziemlich überrascht, als ich gelesen habe, wie das dann da gleich hochging. Mit dem Spiel, also da haben sie wohl einen großen Erfolg mit, was aber auch gut ist und was auch was halt gut so ist von der Qualität des Spiels her. Gerechtfertigt, genau. Ja, das ist doch schön. Ja, das ist sehr gut. Ja, so Mirko, dann müssten wir mal zum Ende kommen, ne? Ja, könnten wir wohl machen. Ja, ich kriege übrigens gleich noch meine Bild am Sonntag überliefert. Ich dachte, ich hole mir die mal sehen, ob die da jetzt schon irgendwas über UFC stehen haben, denn die haben da ja vorher auch schon so herbe Kritik geäußert. Ansonsten, wenn nicht, mache ich mir heute auch noch einen schönen Bild am Sonntag, Bild am Sonntagabend. Eine Scheißzeitung. Ach ja, so ist es. Also die solltest du dir mal zwingend abgewöhnen, weil die Hälfte von dem Zeug, was da drin steht, stimmt nicht. Ich lese sie ja normalerweise auch nicht. Ist ja nicht so. Und die andere Hälfte ist Blödsinn. Also von daher kannst du das alles vergessen. Ich wollte die Nummer haben, um zu gucken, ob da irgendwas über UFC steht. Ansonsten ist halt Pech. Wenn da nichts drüber drin steht, kannst du sie so ungelesen wegwerfen und die Zeit besser dazu benutzen, was Sinnvolles zu lesen. Wenn du ich habe jetzt Kühlfach 4 angefangen. Wenn du am Sonntag Zeitungen lesen willst, die halbwegs akzeptabel sind, dann solltest du entweder die Welt am Sonntag oder die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Wobei ich weiß gar nicht, ob ich glaube, die gibt's bei uns gar nicht. Ich habe so den Verdacht, dass man die bei uns gar nicht bekommt. Außer beim Bahnhof. Dann sollst du lieber ein Buch lesen. Ja. Oder ein Stern. Stern ist auch immer gut. Dann ist okay. Ja. Ja, Mirko, gibt's sonst noch was? Nicht, dass ich wüsste. Dann wollen wir mal Feierabend machen. Nee, irgendwie nicht. Irgendwas fehlt noch. Wir müssen hier nur ein fantastisches Ende machen, was wie eine Rakete in die Luft geht und sich, das den Raum füllt. Stoff zum Nachdenken, damit die Hörer bis zum nächsten Mal sich nicht langweilen. Braucht noch irgendwas ganz Großes für das Ende. Du kannst ja mal ein Rätsel stellen. Ich werde mal ein WWE-Magazin rauskramen und dann darf Thomas mal wieder ein paar Rätsel. Ganz mach schnell. Viel, weil ich muss jetzt noch was essen und ein paar Sachen hier erledigen. Ich muss ja morgen auch wieder arbeiten. Hier ist eine Zeitschrift, wo Batista auf dem Cover ist. Da werden wir jetzt noch ganz schnell was machen. Jetzt schon wieder verlässt. Ja, war ein Glück. Da haben sie den Titel noch gegeben. Und dann haben sie dann ist er verletzt. Ich habe übrigens der Veranstaltung einen Daumen in der Mitte gegeben, nicht so wie du nach oben. War bis auf zwei Matches ein bisschen gelangweilt. So, jetzt gibt's hier eine Masterfrage, wenn Thomas die falsch. Hast du auch gehört, Rey Mysterio hat vielleicht schon wieder irgendwie Finanzdiskussion mit WWE, dass er eventuell WWE dann doch schon wieder verletzt. Ja, Gott, ne. Der soll sich da mal mit zufrieden geben. So langsam ist auch gut, ne? Ja. Bei der Survivor Series 2001 wurden die World Tag Team Titel mit der Bei der Survivor Series 2001 wurden die World Tag Team Titel mit der WCW Tag Team Championship in einem Cage Match vereint. Welche beiden Teams trafen hier aufeinander? A. Die Hardys vs. The Dudleys. B. New Age Outlaws vs. Legion of Doom. C. Rated RKO vs. The APA oder D. Die Brothers of Destruction vs. DDP und Kenyon. Hardys gegen Dudley Boys. Nee, mach mal nachgucken. Richtig, ich habe ja gerade hier die Survivor Series DVD in der Hand. Nee, wirklich? Ja. Ja, dann müssen wir dir noch eine Frage stellen. So, die finale Frage. Ich stell mal die finale Frage. Was haben diese vier Tag-Teams gemeinsam? Diese vier Tag-Teams sind Crime Time, D-Generation X, Powers of Pain und Killer Bees. A. Jedes dieser Teams brach auseinander und kam später wieder zusammen. B. Jedes Mitglied dieser vier Teams hat auch allein einen Titel gewonnen. C. Jedes Team hat die World Tag Team Championship mindestens einmal gehalten. Oder D. Keins dieser Teams hat jemals die World Tag Team Championship gehalten. Ja, ja. Ich würde mal auf C tippen. Jedes Team hat die World Tag Team Championship mindestens einmal gehalten. Ja, haben Crime Time, ich glaube, die haben die einmal gehalten. Muss mal nachgucken. Und die richtige Antwort ist, keins dieser Teams hat jemals die World Tag Team Championship gehalten. Das stimmt ja nicht. Bei Drucklegung. Was ist das denn hier für ein Mess? Wahrscheinlich hatten die alle die WWE Tag Team Championships. Obwohl, das könnte sein. Die X hatte nie, das waren ja da nicht die DX, sondern die New Age Outlaws, die nur zu DX gehören. Stimmt. Killer Bees könnte auch sein. Was war das andere? Legion of Doom hatten die. Nee, Powers of Pain. Ja, das kann sein. Ah ja, dann habe ich die verwechselt. Und wer war die, ne? Crime Time. Ich meine eigentlich, dass sie mal die World Tag Team Championship hatten, aber egal. Ja, das kann sein. Ja, das könnte hinkommen. Nun gut, die finale Frage, Thomas, hatte sie falsch. Damit beenden wir diese Sendung und die Hörer dürfen mal drüber nachdenken, warum Thomas diese Frage denn nicht richtig beantwortet hat. Und in der nächsten Sendung gibt es die Auflösung, warum Thomas diese Frage falsch beantwortet hat. In der nächsten Folge die große Auflösung. Survivor Series ist richtig. Ja, da hast du aber betrogen. Betrogen. Ja, da wollen wir mal gucken, dass du auf deine Sprache achtest. Du solltest mehr richtige Sachen lesen und nicht solche komischen Zeitungen, wo falsche Grammatik beigebracht wird. Das tue ich ja gar nicht. Noch habe ich die Bild ja nicht. Ja, dann ist ja gut. Dann ist ja noch Rettung. Die wird ja erst gegen Phil vor 6-6 geliefert. Und dann werde ich da mal sehen. So, Mirko. Ja, das war eine ganz nette Ausgabe. Ja, eine schöne Ausgabe mit mir. Das ist ja das Wichtigste. Und Thomas. Und damit verabschiede ich mich von Thomas und sage Tschüss. Tschüss. Tschüss. Just to watch you burn. You'll never go out.